Schließlich gilt, dass Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung zwar viel mit einer stabilen Währung zu tun haben, aber gar nichts mit der Größe des Währungsgebiets und mit der Frage, ob es sich bei der betreffenden Währung um eine nationale Währung oder den Euro handelt. Das hat die empirische Analyse in Kapitel 3 sehr klar gezeigt, so wie das auch alle logischen Überlegungen tun. Denen, die vor einem Scheitern Europas warnen, kommt man allerdings mit Logik und Empirie nicht bei. Sie verstehen nämlich unter Europa nicht die konkrete, historisch gewachsene Völkergemeinschaft auf diesem Kontinent mit ganz unterschiedlichen Entwicklungsoptionen. Sie verstehen unter Europa vielmehr einen historischen Prozess, der mit Robert Schumann und Konrad Adenauer begann und aus ihrer Sicht zu einem bestimmten Ziel führen soll, nämlich den Vereinigten Staaten von Europa. Alles, was die europäische Entwicklung diesem Ziel näher zu bringen scheint, ist gut. Darum ist der Euro gut. Und er wird umso besser, je mehr Länder ihn einführen. Darum ist aber auch alles, was den Euro gefährdet, schlecht. Jeder Austritt aus der Eurozone, etwa durch ein überfordertes Griechenland, ist aus dieser Sicht schlecht. Die gemeinsame Währung wird nicht aus dem Blickwinkel der ihr immanenten Logik betrachtet, sondern ausschließlich als Vehikel für einige weitere Schritte Richtung Vereinigte Staaten von Europa angesehen. Diese Art von europäischer Eschatologie, deren prominentester Vertreter Helmut Kohl ist, hat sich vollständig gegen jede logische oder empirische Überprüfung immunisiert. Sie ist zur reinen Ideologie geworden. Leider hängen die deutschen Parteien mehr oder weniger alle dieser Ideologie an. So kann man auch Demokratie suspendieren. Die pauschale Letztbegründung dieser Ideologie lautet: nie wieder Krieg. Alle Ideologien haben eins gemeinsam. Sie haben sich durch den Kranz ihrer Definitionen und Setzungen mit Erfolg gegen Einwände aus der Wirklichkeit abgesichert. Sie spielen die Rolle einer Religion oder eines Religionsersatzes. Das macht ihre Befürworter gegen Argumente immun. Dirk Schümer meint zu dieser ideologischen Erstarrung der europäischen Idee: nichts in der Geschichte ist so fragil wie eine gute Idee von gestern, die nicht mehr funktioniert. Darum wirkt Kohls Europapredigt auch so hilflos. Diejenigen, die jede Diskussion um den Euro oder einen Austritt Griechenlands mit einem Scheitern Europas in Verbindung bringen, argumentieren letztlich wie Erich Honecker, der kurz vor dem Fall der Mauer sagte: vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wer so denkt, offenbart ein profundes Misstrauen in die natürliche Stabilität der europäischen Integration und gegen die Vernunft der Europäer überhaupt. Georg Paul Hefti fasst diese Position in Worte, indem er gegen den Austritt Griechenlands aus dem Euro wie folgt argumentiert: wenn Griechenland ausfällt, fällt es um 12 Jahre zurück, in das Jahr 2000. Und um wie viele Jahre fallen die anderen Mitgliedstaaten der Eurozone zurück? Sie würden den dreifachen Beweis liefern, dass sie erstens nicht fähig sind, einen Aufnahmeantrag objektiv zu beurteilen, was jegliche künftige Erweiterung des Euroraums fragwürdig machte, zweitens nicht fähig sind, auch nur einen kleinen Partner durchzubringen, geschweige denn eines Tages einen etwas größeren, und drittens unfähig sind, die Verwirklichung ihrer politischen Visionen unumkehrbar zu machen. Wäre die Dauerhaftigkeit der EU einmal in ihren Fundamenten erschüttert, dann fiele diese Weltgegend jedoch nicht in das Jahr 2011 oder 2001 zurück, sondern in die Jahre 1991, 1981 oder noch weiter. Der Euro wird von den Ideologen des Europäischen Bundesstaats mit solcher Argumentation zur Symbolpolitik missbraucht. Dabei ist er nur eine Währung, nicht mehr und nicht weniger. Er funktioniert mit mehr oder weniger Mitgliedern und er ist nicht Europa. Samuel Britton urteilt kühl zur ganzen Europabegeisterung: "But one mindless slogan uttered too often is that the solution to problems is more Europe rather than less."